Erste die Familien kamen zu Mose. Sie waren von Josefs Stamm. Sie hatten eine Frage für Mose und die Führer. Zweiter sie sagten, Gott gab Israel Land. Gott sagte auch, Zelophats Töchter bekommen sein Land. Dritter wenn die Töchter andere Männer heiraten, geht ihr Land weg. Das Land geht dann zu dem anderen Stamm. Unser Land wird dann kleiner. Vierter im Heiljahr geht ihr Land zu dem anderen Stamm. Es ist dann nicht mehr bei unserem Stamm. Fünfter Mose gab Anweisungen von Gott. Er sagte, Josefs Stamm hat recht. Sechster Gott sagte über Zelophats Töchter, sie dürfen heiraten, wen sie wollen. Aber sie müssen einen Mann aus ihrem Stamm heiraten. Siebter so bleibt das Land im Stamm. Kein Land soll zu einem anderen Stamm gehen. Alle Israeliten sollen ihr Land behalten. Achter alle Mädchen, die Land erben, müssen so heiraten. Sie müssen einen Mann aus ihrem Stamm nehmen. So bleibt das Land bei der Familie. Neunter das Land soll nicht zu einem anderen Stamm gehen. Alle Stämme Israels sollen ihr Land behalten. Zehnter Zelophats Töchter taten, was Gott sagte. Elfter Maler, Tirzer, Hogler, Milka und Noah heirateten. Sie waren Zelophats Töchter. Sie heirateten die Söhne ihrer Onkel. Zwölfter sie heirateten Männer von Manasses Stamm. Manasse war Josefs Sohn. So blieb ihr Land in ihrem Stamm. Dreizehnter das sind Gottes Regeln für Israel. Mose gab sie ihnen in Moab. Das war am Jordan, bei Jericho.